الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد المرتبين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بيجينا إن شاء الله من تدريج الحديث النسبوخ جمع العلوم والحكم في ابن رجب. فن ابن رجب الحنبلي رحمه الله جد حديث من عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. رزقته لازم تتأزم الحديث فرابش. أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة والزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. Also von Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiallahu anhuma, dass er sagte: Ich hörte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagen, der Islam ist aufgebaut auf fünf. Das Bezeugnis, dass La ilaha illallah und dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist, das Gebet zu verrichten, die Zakat zu entrichten, der Hajj nach dem Bayt, yani Bayt al-Haram, und Saum Ramadan, das Fasten von Ramadan. Hadith überliefert bei Bukhari und Muslim. Okay, Ibn Rajab sagt, dieser Hadith haben sie beide, also Bukhari und Muslim, in As-Sahihain überliefert. Von der Überlieferung von Ikrima ibn Khalid von Ibn Umar. Und Muslim überlieferte das auch durch zwei andere Wege von Ibn Umar. Und er hat noch andere Wege zu ihm oder von ihm. Und dieser Hadith wurde überliefert von der Überlieferung von Jurayr ibn Abdullah al-Bajli von Nabi sallallahu alaihi wasallam. Und diese Überlieferung wurde von Imam Ahmad überliefert. Und es wurde schon in den letzten Hadith erwähnt, der Islam erwähnt und erklärt. Und was hier in dem, von diesem Hadith gemeint ist oder beabsichtigt ist, beziehungsweise bezweckt wird, dass der Islam auf diese fünf aufgebaut ist, ja, diese fünf Sachen oder diese fünf, so sind sie wie die Säulen oder Fundamente für den Bau des Islams. Und dieser Hadith brachte oder überlieferte Muhammad ibn Nasr al-Maruzi sein Buch Kitab al-Salah. Und sein Wortlaut ist Bunya al-Islamu ala khamsi da'aim, also fünf Stützen. Okay? Und dann nannte er den, brachte er den Hadith. Das Gemeinte damit, oder was das Bezweckte damit ist, dass der Islam zu ähneln oder als Beispiel für den Islam zu geben mit einem Bau. Okay, mit einem Bau, und die Stützen dieses Baus sind diese fünf. So kann dieses Bau oder der Bau nicht ohne diese fünf yani stabil sein. Okay, und die restlichen Eigenschaften des Islams vervollständigen nur diesen Bau. So, wenn etwas davon verloren geht, dann fehlt etwas von diesem Bau, aber er steht noch immer und wird nicht aufgelöst mit das Fehlen davon. Also von dieser Sache. Im Gegenteil von was? Von das Auflösen dieser fünf stützen. Yani, diese fünf Sachen, ja, sind wie was? Wir stützen für den Bau, für das Haus oder für den Bau des Islams. Alle anderen Befehle des Islams verschönern nochmal den Bau oder tun ihn noch höher machen. Also wenn sie fehlen, ist der Bau entweder nicht schöner genug oder es fehlt was davon, aber er steht noch immer. Aber wenn diese fünf aufgelöst sind, ja, ist der, wird eine fällt der Bau. Denn der Islam verschwindet durch das Verloren gehen lassen mit all diese fünf. Yani wenn diese alle fünf Sachen, diese fünf Sachen allesamt verloren gehen, wird, ist der Islam aufgelöst ohne Meinungsverschiedenheit. Okay. Ebenso verschwindet der Islam mit das Verlieren der Shahadatin, zwei Bezeugnisse. Ja? Und was mit den zwei Bezeugnissen gemeint ist, ist der Iman an Allah und sein Gesandter. Und es kam in der Überlieferung, in einer Überlieferung, welcher Al-Bukhari als Kommentar oder als eine Folge, wir haben es ja schon erklärt, was Ta'liq al-Bukhari ist, ja, also eine weiterführende Überlieferung oder eine Überlieferung, die er noch weiterbrachte zu anderen Überlieferungen. Er sagte, in dieser Überlieferung, Bunya al-Islamu ala khams, al-Imanu billahi wa rasulih und dann so weiter. Das heißt, der Islam ist auf fünf Sachen aufgebaut und dann sagt er, der nicht Shahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad al-Rasulullah, sondern er sagte, der Iman an Allah und sein Gesandter. Und das ist im Endeffekt die gleiche Bedeutung. Und dann erwähnt er den Rest des Hadithes. Und in der Überlieferung von Muslim, in einer Überlieferung von Muslim, steht, der Islam wurde, ist aufgebaut auf fünf. Erstens, dass er was? Yuwahid Allah. Also nicht Shahadat la ilaha illallah, sondern ein Yuwahid Allah, dass man Allah zum Einzigen erklärt, das ist auch im Endeffekt die gleiche Bedeutung. Und in einer anderen Überlieferung steht, ein Ya'bud Allah wa yakfur bima duni. Wa yakfura bima duni. Das ist im Endeffekt auch die Bedeutung von La ilaha illallah, wie wir das wissen, weil Allah sagt im Koran was? فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيَأْمُنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Okay. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. So besteht die Shahadat La ilaha illallah aus, immer aus zwei Sachen, die Verneinung und die Bestätigung. Kufr bi-Taghut und der Iman an Allah Azza wa Jal. Und dadurch weiß man, dass der Imam Billah und sein Gesandter unter den Islam fällt. Wie wir es bereits in dem letzten Hadith schon festgelegt haben oder erklärt haben. Was aber das Verrichten des Gebets betrifft, so kamen verschiedene Überlieferungen von und Hadith, die darauf hinweisen, dass wer das Gebet lässt, dann ist er von Islam ausgetreten. Okay. So ist in Sahih Muslim von Jabir radiallahu anhu, oder anhuma, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, zwischen dem Mann oder zwischen den einen und den Schirk und Kufr ist das Lassen des Gebets. Und es wurde das gleiche überliefert von Hadith von Buraida und Thauban und Anas und andere. Yani es gibt mehrere Überlieferung davon, wie zum Beispiel, ich glaube, bei Muslim, Al-Ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar, was zwischen uns und ihnen ist, ist das Salah, wenn wer das lässt, ist ein Kafir, und Allah, la imana liman la salata lah, und so weiter, verschiedene Hadith, und diese Sache, so wie auch yani, die verschiedensten Überlieferungen von den Sahaba darüber. Und Muhammad ibn Nasr al-Maruzi überlieferte von Hadith Ubadah ibn Samit radiallahu anhu von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, Unterlasse nicht das Gebet absichtlich, denn wer es absichtlich unterlässt, der tretet aus der Milla aus. Das ist ein Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und der Hadith von Mu'adh von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, Ra'sul Amri al-Islam. Der Kopf der Sache ist was? Der Islam. Und seine Säule ist Asa. Ja, so machte er das Gebet wie die Stütze des Zeltes. Ihr wisst, es gibt einen Stock immer mitten des Zeltes. Ja, wenn du diesen Stock wegnimmst, was passiert dann mit dem Zelt? Ja, ohne diesen Stock oder ohne diese Säule vom Zelt, fällt der Zelt ab. Ja, und kann nicht stabil sein, außer mit dieser Säule. Und wenn er fällt, fällt der ganze Zelt. Und Omar sagte, radiallahu anhu, La havva fil islami liman taraka salah. La havva fil islami liman taraka salah. Das heißt, kein Anteil an den Islam hat derjenige, der das Gebet unterlässt. Und Sa'd und Ali ibn Abi Talib sagten, wer es lässt, ist ein Kafir. Und Abdullah ibn Shaqiq radiallahu anhu sagte, كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة. Also er sagte, die Gefährten von Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben nichts von den Taten gesehen, dass dessen Unterlassen Kufr ist, außer das Gebet. Okay, natürlich muss man auch diesen Hadith kommentieren, muss man auch dazu sagen, dass das yani eine Art Verallgemeinerung ist, die nicht ganz genau wörtlich genommen werden darf, ja, weil Sahaba haben schon andere Sachen auch gesehen, dessen Unterlassen ist. Kufr ist wie das Unterlassen der Shahada und so weiter und so fort. Okay, aber er redet hier von Taten. Ja. Wallahu ta'ala, a'lam. Und Ayyub al-Sakhithyani, rahimahullah, sagte, Tarku salati kufr la yukhtalafu fih. Er sagte, das Unterlassen des Gebets ist Kufr. Darüber gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Okay. Und diese Aussage haben eine Gruppe von Salaf und Khalaf übernommen. Und das ist die Aussage von Abdullah ibn Mubarak, Imam Ahmad und Ishaq ibn Rahawiyya. Ja? Und der Ishaq, überlieferte sogar oder zitierte oder sagte sogar die Ijma', die Übereinstimmigkeit von Ahlul Ilm darüber. Okay? Und Muhammad ibn Nasr al-Maruzi sagte, das ist die Aussage von der Allgemeinheit von Ahlul Hadith, nicht von Ahlul Sunnah. Okay. Wollt ihr noch mehr über Hadith über Tarku Salah? Können wir inshallah ein anderes Mal inshallah machen, oder wollt ihr jetzt machen? Bring mal meine Hefte, Achi. Nimm die ganze. Okay, es gibt auch weitere Beweise von der Sunna. So ist es authentisch überliefert von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, über Salah, zwischen dem Mann und zwischen Kufr ist das Gebet. Und er sagte, das, was zwischen uns und ihnen ist, ist das Gebet. Wer das lässt, ist ein Kafir. Und er sagte, zwischen Kufr und Iman ist das Unterlassen des Gebets. Und er sagte, zwischen den Diener und Kufr und Iman ist das Gebet. Wenn er es lässt, dann ist er Muschrik. Dann hat er Schirk begangen. Und er sagte, das Letzte, was verloren geht von Dien, ist das Gebet. Okay? Und er sagte, das letzte Band von Islam, das aufgelöst wird, von den Sektionen des Islams, ist das Gebet. Und er sagte, zwischen den Dienern und Kufr und Schirk ist das Unterlassen des Gebets. Wenn er es unterlässt, dann ist er Kafir. Ebenso wurde von Abdullah ibn Mas'ud überliefert, dass er sagte, wer das Gebet unterlässt, dann hat er keinen Dien. Und von Abu Darda radiallahu anhu, dass er sagte, kein Iman für den, der kein Gebet hat, und kein Gebet für den, der kein Wudu hat. Und Muhammad ibn Zayd sagte von überlieferte von Ayyub, dass er sagte, das Unterlassen des Gebets ist Kufr. Darüber gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Und Muhammad ibn Nasr al-Marusi sagte, ich hörte Ishaq sagen, es ist bestätigt von Rasulullah sallallahu oder von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagt, bestätigt von ihm, dass der Unterlasser des Gebets ein Kafir ist. Und dies ist die Meinung von Ahlul Ilm, von Anfang von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass der Unterlasser des Gebets absichtlich ohne Entschuldigung bis das ihre Zeit von einem Gebet, das unter Unterlasser von einem Gebet absichtlich ohne Entschuldigung bis ihre Zeit vorbeigeht, dass er Kafir ist. Und Ibn Hazm sagte, und es ist über, und es kam von Umar, Abdurrahman ibn Auf, und Muad ibn Jabal, und Abu Huraira, und viele anderen von Sahabi, es wurde von ihnen überliefert, radiallahu anhum, dass wer das einen einzigen Pflichtgebet unterlässt, absichtlich bis ihre Zeit vorbeigeht, dann ist er ein Kafir Murtad. Und wir kennen keinen von der Sahaba, der diese Sahaba widerspricht. Und Al-Hafidh al-Mundhiri sagte, eine Gruppe von der Sahaba und die, die nach ihnen kamen, haben, yani wurde von ihnen überliefert, dass der Unterlasser des Gebets absichtlich bis all ihre Zeit vorbeigeht, dass er Kafir ist. Davon ist Umar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, und Muad ibn Jabal, und Jabir ibn Abdullah, und Abu Darda, radiallahu anhum, und von Nicht-Sahaba ist von Ahmad ibn Hanbal, und Ishaq ibn Rahawiyah, und Abdullah ibn Mubarak, und Nakhiyah, und Hakam ibn Utbah, und Ayyub al-Sakhithyani, und Ayyub al-Tayalisi, und Abu Bakr ibn Abi Shaybah, und Zuhair ibn Harb, und viele anderen, rahimahumullahu jami'an. All diese Überlieferungen kann man sehen in das Buch Sahih al-Targhib wa al-Tarhib von Seite 226 bis Seite 235. Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagt in Al-Fatawa Band 28, Seite 308, die meisten Salaf sind darauf, dass er, also der Unterlasser des Gebetes, als Kafir getötet wird. Und all dies, wenn er ihre Pflicht zugibt, gerne, wenn er weiß, dass sie Pflicht ist. Okay. Ich habe ehrlich gesagt darüber sehr viel gesammelt und ich habe auch auf die Aussagen der Gelehrten auch darüber gesammelt, noch an der Zeit, wo ich noch im Gefängnis war, die darauf auf die Argumente von den Leuten antworten, die keine Takfir auf Tariq us-Salah machen. Okay. Es gibt sehr viele Argumente darüber. Vor allem, es wurde überliefert von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und es ist auch überliefert von den Sahaba und es gibt keinen, der diesen Sahaba widerspricht. Und es ist auch zu verstehen von der Aussage von Abu Bakr radiallahu anhu, wo Abu Bakr geschworen hat und hat gesagt, Wallahi, ich werde jeden bekämpfen, der zwischen Gebet und Zakat einen Unterschied macht. Und er bekämpfte die Unterlasser des der Zakat oder Zurückhalter der Zakat und nannte sie Murtaddin. Was hätte dann über die Tariq us-Salah gesagt, ja? Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, in Hadith, was Al-Bukhari und andere überlieferte, wer unser Gebet betet und sich nach zu unserer Qiblat, und das, was wir schlachten, isst, ist Muslim. Er hat das, was für uns ist, und über ihm ist das, was seine Rechte und Pflichten. Und über ihm ist das, was über uns ist. Ja, mit der umgekehrten Bedeutung, wer nicht unser Gebet betet, ist nicht von uns. Ja? Und Allah Azzawajal sagt, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Wenn sie von Schirk bereuen, das Gebet verrichten und die Zakat entrichten, dann sind sie eure Brüder im Dien. Ja, wenn sie das Gebet nicht verrichten, sind sie nicht eure Brüder im Dien. Okay? Ich will jetzt nicht in dieses Thema zu viel reingehen. Auf jeden Fall, im Abdullah ibn Mas'ud zum Beispiel. Okay, es gibt sehr viele andere, Barakallahu fik, es gibt auch sehr viele andere Ayat im Koran und Ahadith und so weiter, die dieses das bestätigen. Es wird auch von Abdullah ibn Mas'ud überliefert, dass er gefragt hat, zum Beispiel über den Vers فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Es kamen nach ihnen dann Nachkommen, die das Gebet verloren gehen gelassen haben und ihre Begierden gefolgt haben, so werden sie eine Strafe, eine schmerzliche Strafe verdienen oder eine schlimme Strafe verdienen. Er sagte, wisst ihr, was das Verlorengehen des Gebetes ist? Sie sagten, das Unterlassen davon. Er sagte, nein, hätten sie es unterlassen, wären sie Kuffar. Das Verlorengehen des Gebetes ist, es zu verspäten von seiner Zeit. Okay, deswegen sagt Allah Azza wa Jal auch im Koran, Fawailun. Fawailun. Lilmusallin. Wehe den Betenden, die ihren Gebet vernachlässigen. Und Allah Azza wa Jal sagt auch, Fala saddaqa, ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى und so weiter. Yani all diese Verse und all diese Beweise yani sagen, besagen das, was das derjenige, der nicht betet, ein Kafir ist. Und wie gesagt, das ist der Meinung, das ist die Aussage erstens einmal von Nabi sallallahu alaihi wasallam, und es gibt keinen Beweis, der den Kufr hier in der ein Hadith erwähnt wurde, von Kufr Akbar zu Kufr Asghar macht. Und es ist der Ijma' von Sahaba, zumindest Ijma', weil Ijma' bei Sahaba ist zwei Arten. Es gibt zwei Arten von Ijma' bei den Sahaba. Es gibt den Ijma' al-Nassi, al-Qawli, al-Thubuti, wie man das sagt. Es gibt Ijma', yani der Aussage, dass alle eine Aussage sagen. Und das ist kaum möglich, weil du kannst nicht die Aussagen von allen, was weiß ich, wie viele tausend Sahaba, sammeln, oder Gelehrten, gibt es auch nicht. Oder wenn man sagt, Ijma' al-Muslimin, der hat ja nicht jeden Muslim gefragt. Al-Ijma' al-Sukuti. Al-Ijma' al-Sukuti ist was, wenn einer was sagt und die anderen schweigen. Okay? Dann ist das Ijma' der Schweigsamkeit. Dann widersprechen sie ihm nicht. Somit stimmen sie auch zu. Und das ist bei dieser Sache, bei den Sahaba, eine Ijma'-Sache, darüber gibt es keinen einzigen Sahabi, der widersprochen hat. Okay? Und eine Gruppe von ihnen, also von Salaf, ist der Ansicht, dass das Unterlassen von etwas, von den fünf Säulen des Islams mit Absicht, dass man dadurch Kafir wird. Und dies wurde, yani, es gibt eine Gruppe von Salaf, die sagen, egal was du von den fünf Säulen unterlässt, bist du ein Kafir. Okay? Jetzt wird überliefert, wo bin ich schon wieder? Ja, von Sa'id ibn Jubayr wa Nafi' wa al-Hakam, und dies ist eine Überlieferung von Ahmad, die eine Gruppe von seinen Gefährten gewählt, yani genommen haben. Und es ist auch die Aussage von Ibn Habib von den Malikiya und der Qutni und andere Überlieferten von Hadith von Abu Hurayr radiallahu anhu, dass er sagte, es wurde zu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gesagt, Ya Rasulullah, al-Hajj kullu am, au kullu am, Hajj, jedes Jahr. Er sagte, wenn ich jetzt Ja sage, dann wird es überpflichtet, und wenn es über euch verpflichtet wird, würdet ihr das nicht aushalten, und wenn ihr es lässt, unterlässt, werdet ihr Kuffar werden. Und Al-Al-Ka'i überlieferte vom Weg von Mu'mil, er sagte, Hamad ibn Zaid von Amr ibn Malik al-Nakri überlieferte von Abil Jawza, von Ibn Abbas, radiallahu anhuma, dass er sagte, nein, von Ibn Abbas, und dann sagte yani der Überliefer, und ich denke nur, dass er es als Marfu' gesagt hat. Yani, er sagt, ich denke, und ich, das ist nicht die Aussage von Ibn Abbas, sondern das ist ein Hadith Marfu' ist, und wir haben schon gesagt, was Hadith Marfu' ist. Was ist Hadith Marfu'? Und was ist das Hadith Marquf? Das haben wir. Bist du sicher? Oder die Aussage von Sahab. Hä? Die Aussage von Sahab. Bist du sicher? Selbst. Ah. Ja, und sagen, und sicher. Okay, und Maktoub? Schau, wir haben ja, ich habe euch eine kleine Eselsbrücke sozusagen gemacht. Maktoub ist was? Okay. Waqaf. Wenn der Prophet da ist, sind alle was? Gestanden, aus Respekt. Ja. Ja, nee, sind sie nicht, aber ja, nee, verstehst du, was ich meine? Ja. Merkst du, damit man die Begrifflichkeit leicht für sich merkt. Okay? Okay? Ja. Al-Marfu, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist Marfu. Okay? Ist yani, über die anderen. Al-Mawquf, wer sind aufgestanden, wenn der Prophet da gewesen ist? Mawquf von Waqafa. Sahaba. Das heißt, es ist ein Sahaba. Al-Maqtu, wer hat keine Verbindung zum Prophet? Tabi'in. Okay? Okay. Er sagt, Ura al-Islam, okay, die Halten des Islam, ja, von einem Halt, yani, und die Qawaid, yani, die Grundsätze, Fundamente des Dienstes sind drei, über die der Islam aufgebaut ist. Das Bezeugnis des La ilaha illallah, das Gebet und das Fasten von Ramadan. Wer etwas davon, wer eines davon unterlässt, dann ist er damit ein Kafir, dessen Blut halal ist. Okay? Und dann sagte er, und du findest, dass er viel Geld hat und er mal geht nicht zu Hadsch. So hört er nicht auf, damit Kafir zu sein. Jedoch, ja, jedoch wird sein Blut damit nicht erlaubt. Okay? Und du findest ihm, dass er viel Geld hat, aber er macht richtig keine Zakat. Okay? So hört er nicht auf, damit Kafir zu sein, und sein Blut wird nicht damit erlaubt. Okay? Allahu alam, er sagt, sein Blut wird nicht damit erlaubt, weil das ist eine Sache, die kannst du nicht wissen. Okay? Ob jemand jetzt hat, nie vorhat, Hajj zu machen oder nicht, weil Hajj ist nur einmal verpflichtet. Wahrscheinlich meint er, wenn er darauf stirbt. Wallahu a'lam. Okay? Und es wurde überliefert, dass Qutaib ibn Sa'id von Hammad ibn Zaid als Mawquf, also von Barakallahu fik, von Sahabi, okay? Und es wurde und auch von Sa'id ibn Zaid, der Bruder von Hammad, überliefert und Amr ibn Malik mit dieser gleichen Wortlaut, aber als Marfu, also vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte, und wer etwas davon oder eines davon unterlässt, dann ist er Kafir an Allah. Es wird von ihm nichts angenommen. Und sein Blut und Geld ist erlaubt. Und er erwähnte nicht das, was nachher kam. Auf jeden Fall, es gibt verschiedene Überlieferungen darüber. Und es wurde auch überliefert, dass Umar radiallahu anhu die Jizya verpflichtet hat auf denjenigen, der nicht zu Hajj geht. Und er sagte, sie sind keine Muslime. Okay? Und von Ibn Mas'ud radiallahu anhu ist überliefert, dass der Unterlasser der Zakat kein Muslim ist. Und von Ahmad gibt es eine Überlieferung, dass der Unterlasser des Gebets und der Zakat vor allem Kafir ist, außer Hajj und Siyam. Okay, und Fasten. Da sagte, sie sind keine Muslime, der das Gebet und Zakat unterlässt. Und von Ibn Mas'ud, entschuldige, und entschuldige, und ich habe jetzt die Zahlen vertauscht. Von Ahmad ist eine Überlieferung, dass der Unterlasser des Gebets und der Zakat vor allem Kufr ist, ja, außer ohne Siyam, also Fasten und Hajj. Und Ibn Uyayna sagte, die Murji'a nannten das Unterlassen der Pflichten, ja, nennt man diese Säulen, ja, eine Sünde ist, wie etwas wie jede andere Sünde, ja, wie irgendein Haram zu machen. Ja. Und sie sind nicht gleich. Denn wer etwas von den Haram begeht, mit Absicht, ohne Istihlal, ohne es für erlaubt zu erklären, ist eine Sünde. Jedoch ist das Unterlassen dieser Pflichten, yani dieser Säulen, ohne Jahl oder Entschuldigung, Kufur. Das ist eine sehr schöne Aussage. Okay, er sagt, die Murji'a nannten das Unterlassen dieser Säulen als Sünde, wie jede andere Sünde. Er sagt, das Unterlassen der anderen Sünden, ohne Istihlal ist eine Sünde, ohne dass man es für erlaubt erklärt. Jedoch das Unterlassen dieser Säulen ohne Jahl, ohne Unwissenheit, dass es Pflicht ist, ja. Und ohne Entschuldigung, ist Kufr. Okay? Und die Erklärung davon ist in der Angelegenheit von Iblis und die Gelehrten der Juden, also die Geschichte von Iblis und die Gelehrten der Juden, die bestätigt haben, den Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder die wussten und zugegeben hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam beschrieben ist, yani sie haben gewusst, dass er Prophet sallallahu alaihi, dass er ein Prophet ist sallallahu alaihi wasallam, und sie haben das mit der Zunge zugegeben, jedoch haben sie nicht seine Scharia danach gehandelt und somit haben sie nichts gemacht. Und Ahmad und Ishaq argumentierten für den Kufr des Unterlassers des Gebetes mit dem Kufr von Iblis, indem er den Sujud für Adam unterlassen hat. Und sie sagten, er wurde damit zu Kafir, dass er für Adam den Sujud unterlassen hat. Und das Unterlassen des Sujud für Allah Azza wa Jal ist noch gewaltiger. Was? Und in Sahih Muslim von Abi Huraira radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, bin Ibn Adam, die Niederwerfung, wenn Ibn Adam die Ayat al-Sajda, die Ayat, wo man sich niederwerfen muss, liest und dann wirft sich nieder, ja, er macht zu tot, dann zieht sich Iblis zurück und weint und sagt, wehe mir, Ibn Adam wurde befohlen, sich niederzuwerfen und er hat sich niedergeworfen, so ist für ihn Al-Jannah, das sagt Iblis. Und ich wurde mir wurde befohlen, mich niederzuwerfen und ich habe mich geweigert, so ist für mich das Feuer. Subhanallah. Subhanallah, gestern bei der Ruqya, Subhanallah, dieser Shaitan redet und sagt, er wird euch, mein Herr ist Iblis, mein Herr ist Shaitan, der wird kommen, ich habe ihm gedient. Dann schreit er und sagt, wo bist du, komm und hilf mir, hilf mir. Und dann, als er nicht gekommen ist, weißt du, was er sagt? Er sagt, der Shaitan hat mir gerade den Rücken zugekehrt. Und er sagt, ich sage mich von dir los. Ich diene nur Allah, dem Herrn der Welt. Du bist selber schuld. Ich habe dir nie was gesagt. Ich habe dich nie zu was gezwungen. Ich habe dich nur eingeladen und du hast getan. Also genau wie es im Koran steht. Allah musta'an. Er hat ihn so beschimpft. Er hat ihm gesagt, du Schwein, du Hundesohn, du. Ich bin doch höflich. Und wisst ihr, dass diese fünf Säulen, die einen davon sind, verbunden mit den anderen. Und es wurde überliefert, dass die einen von denen nicht angenommen werden, ohne den Rest natürlich, wie es in Musnad al-Imam Ahmad von Ziyad ibn Naim al-Hadrami, dass er sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, vier Sachen hat Allah azza wa jal im Islam verpflichtet, wer drei davon tut, dann nutzen sie ihm nichts, bis er sie alle tut. Das Gebet, Zakat und Saum Ramadan, also Fasten von Ramadan und der Hajj. Okay? Und es ist aber ein Hadith Mursal. Und es wurde von Ziyad, von Amarat ibn Hazm, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, und es wurde von Uthman ibn Asai al-Khurasani, von seinem Vater, ibn Umar überliefert, dass er sagte, der Prophet oder der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Dien ist fünf, er besteht aus fünf Sachen. Allah Azzawajal akzeptiert nichts davon ohne die anderen. Yani alleine die Shahada von La ilaha illallah und dass Muhammad Abduhu wa Rasuluhu ist. Und und der Iman an Allah und seinen Engeln und Bücher und Gesandten und an Jannah und Nar und an das Leben nach dem Tod. Dies ist eins. Okay? Und all das ist eins. Und die fünf Gebete, die Säule des Islams, Allah akzeptiert den Iman nicht außer mit das Gebet. Und die Zakat ist eine Reinigung vor den Sünden. Und Allah akzeptiert den Iman, weder den Iman noch das Gebet, außer mit der Zakat. So wer dies tut und dann kommt Ramadan und er unterlässt das Fasten davon mit Absicht, dann akzeptiert Allah Azzawajal von ihm nicht weder den Iman noch das Gebet noch die Zakat. So wer diese vier tut, yani der Iman und Salah und Zakat und Siyam, also Fasten, wer diese vier tut und dann ist ihm der Hajj möglich und er macht kein Hajj und er yani legt im Testament nicht, dass jemand für ihn den Hajj macht und keiner von seiner Familie tut für ihn dann, seinem Tod, yani, dann akzeptiert Allah Azzajal von ihm diese vier nicht, die vorher erwähnt wurde. Okay, dies erwähnte Ibn Abi Hatim und er sagte, ich fragte meinen Vater davon, dann sagte, dies ist ein Hadith Munkar, yani ein abgelehnter Hadith, yani zurückgewiesener Hadith. Es ist wahrscheinlicher, dass das die Worte von Ata al-Khurasani ist. Ibn Rajab sagt, ich sage, es ist das Offensichtlichere, yani, ist, dass das die Erklärung von Hadith von Ibn Umar ist und nicht ein Hadith ist. Okay, und Ata ist von den größten Ulama von Scham. Und Ibn Mas'ud sagte, wer keine Zakat macht, dann gibt es kein Gebet für ihn. Wer keine Zakat entrichtet, gibt es kein Gebet für ihn. Okay? Und die Verneinung der Annahme hier bedeutet nicht unbedingt, oder damit ist nicht beabsichtigt, die Verneinung der Richtigkeit. Okay? Oder dass man wiederholen muss durch dieses Unterlassen der anderen Sache. Sondern hier da ist damit, yani ist hier die Verneinung, dass Allah Azza wa Jalla das annimmt, bedeutet nicht, dass dieses das nicht richtig ist. Yani wer eine Sünde kann Islam unterlässt, ja, und eine andere tut, muss er jetzt nicht, wenn er jetzt die andere Sache, die er unterlassen hat, tut, jetzt die andere Sache, die er voll schon damals getan hat, wiederholen. Das ist damit gemeint. Okay? Damit ist eher gemeint, dass die Zufriedenheit Allah Azza wa Jalla und den Lohn für den Tunnel verloren geht oder verneint wird. Okay? Auch wenn er nicht bestraft wird, wegen das, was derjenige, der alles unterlässt. Okay? Ich höre hier besser auf. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.